kein Schlaf für den Pump, weil wir wieder auf der Jagd nach Money sind. Ich schlafe nicht, kein Schlaf für den Pump, weil wir wieder auf der Jagd nach Money sind. Ich schlafe nicht, denn das Geld schläft nicht. Wir sind in der Trap gefangen wie im Käfig. Ich bleibe ledig, bin in love mit dem Dough. Ich schieße in den Kopf und sage yo, low, let's go. Ich und meine Boys sind in der VIP-Loge. Ich bin im Game, so wie Bier in einer Bierdose. Ficke deine Mom, denn ich bin so reich wie Bill Gates. Diese Note lässt sich so ficken, um sie will. Ey, ich chill auf Face, chill auf Face. Gute Lays und chill auf Gaze. Ich verkaufe weiter Ace und Papi Malis auf der Stage. Bin ein Winner, Winner. Wir waren cool auch schon als Kinder. Und ich grinde nicht auf Tinder, denn ich habe Bitches immer Twitter. Wieder Fotos, wenn ich Fuden bin bei Subway. Weil ich ein Star bin, put ich den Pint in deinen Bad Bay. Yeah, ich bin am Dagen-Dagger. Komm und nenn mich Dagger, Dagger. Ich bin so wie Dagger, Dagger. Du nicht, ich bin Dagger, Dagger. Doch ich bin nicht Dagger, Dagger. Ich bin Young Hustensaft. Ich komm in den Club und trinke dann den Hustensaft. Meine Boys turnen grad, so wie ein Tonverein. Deine Freundin kommt zu uns und die Note kriegt den Lohn hinein. Der Gott ist gleiche, hotte, nice, oft so reiche. Boss, flip, flip, zip, kip, clean, in die Spalt, ist so breit. Ist bereit, 100.000 Euro für mich, so eine Kleinigkeit. Und ich bin so clean, zippe Mali mit dem Lean. Habe Stacks in meinen Jeans, bin so fly wie Kerosin, bitch. Ich schlafe nicht, kein Schlaf für den Pimp, weil wir wieder auf der Jagd nach Money sind. Ich schlafe nicht, kein Schlaf für den Pimp, weil wir wieder auf der Jagd nach Money sind.